Dem aufgeregten Gefährt entstiegen zwei weiß gekleidete Männer. Sie näherten sich der Gruppe mit einem so vollmundigen Grinsen in den Gesichtern, wie man es eher selten in dieser Gegend antrifft, in der der allgemeine Mangel an vollständigen Zahnreihen den verschwenderischen Umgang mit Lächeln nicht gerade begünstigt. Einer dieser Männer war der Abgeordnete Labbé, Vertreter der Rechten im Bezirk, der im letzten Wahlkampf versprochen hatte, Elektrizität in die Bucht zu bringen und der inzwischen dabei war, seinen Schwur Schritt für Schritt zu erfüllen, was er mit der Einweihung eines trotz seiner drei vorschriftsmäßigen Farben alle verblüffenden Ampelmastes bewiesen hatte, den man auf der Wegkreuzung installierte, auf der der Fischlastwagen, Mario Jiménez Legnano-Fahrrad sowie Esel, Hunde und ein paar kopfscheue Hühner verkehrten. »Wir arbeiten für Alessandri«, sagte Labbé und verteilte Handzettel an die Männer. Die Fischer nahmen sie mit der Höflichkeit, die lange Jahre des Vertrauens in die Linken und der Analphabetismus mit sich bringen, betrachteten das Bild des Ex-Präsidenten, dessen Gesichtsausdruck zu seinen Härteparolen und Praktiken passte, und steckten das Blatt in ihre Hemdentaschen. Nur Mario gab es wieder zurück. »Ich wähle Neruda«, sagte er. Der Abgeordnete Labbé dehnte sein auf Mario ruhendes Lächeln auf die ganze Gruppe der Fischer aus. Sie alle hingen an der Leimrute von Labbés sympathischer Ausstrahlung. Alessandri selbst wusste das vermutlich auch und hatte ihn deshalb auf Wahlkampf zu den Fischern geschickt, die auf Fischköder ebenso spezialisiert waren wie darauf, selbst an keine anzubeißen. »Neruda«, wiederholte Labbé, und es hörte sich an, als liefe jede einzelne Silbe des Dichternamens an Labbés makellosen Zahnreihen entlang. »Neruda ist ein großer Dichter, vielleicht sogar der größte aller Dichter. Aber, ganz offen gestanden, meine Herren, als Präsidenten von Chile sehe ich ihn nicht.« Und Mario mit dem Flugblatt zusetzend sagte er, »Lies das mal, Junge, vielleicht überzeugt es dich.« Der Briefträger stopfte das gefaltete Papier in seine Tasche, während der Abgeordnete sich über einen Korb mit Austern beugte und sie befingerte. »Was nimmst du fürs Dutzend?« »150 für Sie.« »150? Für den Preis musst du mir aber garantieren können, dass in jeder Auster eine Perle steckt.« Die Fischer lachten, angesteckt von der Ungezwungenheit Labbés, von jener Liebenswürdigkeit, die einige reiche Chilenen besitzen, die, wo immer sie hinkommen, eine herzliche Atmosphäre um sich verbreiten. Der Abgeordnete erhob sich, trat ein paar Schritte zur Seite und steigerte sein sympathisches Höflingslächeln fast bis zu einem Ausdruck von Seligkeit. Dann sagte er laut genug, dass alle es hören konnten, zu Mario, »Ich habe gehört, dass die Poesie es dir angetan hat.« »Das heißt, du machst Pablo Neruda schon Konkurrenz?« Das Gelächter der Fischer brach ebenso plötzlich aus wie die Röte auf Marios Gesicht. Er fühlte sich brüskiert, fassungslos, zugeschnürt, verwirrt, verkümmert, plump, ungeschliffen, rot, hochrot, scharlachrot, zinnoberrot, purpurrot, feucht, verklebt, verachtet. Am Ende. Diesmal kamen ihm zwar Worte in den Sinn, aber sie bedeuteten allesamt sterben. Nur sterben. Da winkte der Abgeordnete seinem Assistenten mit gravitätischer Gebärde, ihm etwas aus seinem Lederkoffer zu bringen. Und was nun unter der strahlenden Sonne der Bucht zum Vorschein kam, war ein in Blauleder gebundenes Buch mit zwei goldenen Lettern auf dem glänzenden Einband, dessen edle Machart das gute Leder der Losada-Ausgabe des Dichters beinahe verblassen ließ. Eine tiefe Herzlichkeit stieg Labbé in die Augen, als er Mario das Buch überreichte und sagte, »Nimm, mein Junge, da kannst du deine Gedichte hineinschreiben.« Langsam und süß verschwand die Röte aus Marios Gesicht, als habe eine kühle Welle ihn gerettet, eine frische Brise ihn getrocknet, als sei das Leben, wenn auch nicht wunderbar, so doch zumindest erträglich. Er tat einen tiefen Atemzug und mit einem ganz gewöhnlichen Lächeln, das nicht weniger sympathisch war als das von Labbé, sagte er, wobei seine Finger das glatte blaue Leder streichelten, »Danke, Señor Labbé.« Jede einzelne Seite des Buches war so seidig glänzend und so makellos weiß, dass Mario Jiménez einen glücklichen Vorwand fand, seine Verse nicht hineinschreiben zu müssen. Wenn er sein Schreibheft Marke Turm vollgekritzelt hätte, nahm er sich vor, würde er erst seine Hände mit Flores de Pravia-Seife abbeizen und dann seine Metaphern einer kritischen Durchsicht unterziehen, um nur die besten mit einer dieser grünen Minen, die der Dichter benutzte, in das blaue Buch zu übertragen. In den folgenden Wochen wuchs seine Einfallslosigkeit im gleichen Maße rapide an wie sein Ruf als Dichter. Sein Liebäugeln mit den Musen hatte sich bald so weit herumgesprochen, dass auch der Telegraphist Cosme davon erfuhr, der ihn ohne Widerspruch zu dulden aufforderte, einige Verse auf einer kulturpolitischen Veranstaltung der Sozialistischen Partei in San Antonio vorzutragen. Der Briefträger willigte schließlich ein, die Ode an den Wind von Neruda vorzutragen, was ihm ein wenig Applaus und die Bitte einbrachte, bei künftigen Versammlungen Mitglieder wie Sympathisanten mit der Ode an die Meeraalsuppe zu unterhalten. Der Telegraphist bot sich spontan an, demnächst wieder einen Dichterabend für die Fischer des Hafens zu organisieren. Aber weder seine öffentlichen Auftritte noch seine von der unumstößlichen Tatsache angefachte Trägheit, keinen einzigen Postkunden mehr zu haben, linderten seine Sehnsucht nach Beatrice González, die von Tag zu Tag schöner wurde. Aber nicht im geringsten ahnte, welche Auswirkungen diese ihre Fortschritte auf den Briefträger hatten. Als Mario schließlich doch eine ansehnliche Zahl von Versen des Dichters auswendig gelernt hatte und sich anschickte, sie auf seine große Liebe zwecks Verführung anzuwenden, stieß er frontal auf eine in Chile sehr gefürchtete Institution, die der Schwiegermütter. Eines Morgens stand er an der Ecke unter der Laterne und war bemüht, sich mit großer Ausdauer den Anschein zu geben, nicht auf sie zu warten. Da sah er Beatrice endlich aus dem Haus kommen. Doch wie er ihren Namen auf den Lippen auf sie zustürzte, erschien ihre Mutter auf der Bildfläche, fixierte ihn wie ein Insekt und sagte »Guten Morgen«, was dem Ton nach jedoch unverkennbar »Scher dich weg« bedeutet hatte. Also entschied er sich für eine mehr diplomatische Strategie. Er ging am nächsten Tag in die Bar, als seine Angebetete gerade nicht da war, stellte seine Posttasche auf den Tresen und bestellte bei der Mutter eine Flasche Wein vom Besten, die er zwischen Drucksachen und Briefen in die Tasche gleiten ließ. Er ließ dann seinen Blick durch die Bar schweifen, als sehe er die Räumlichkeiten zum ersten Mal, und sagte nach einem Räuspern, »Nettes Lokal hier.« Beatrice' Mutter entgegnete so höflich wie möglich, »Nach Ihrer Meinung habe ich überhaupt nicht gefragt.« Mario versenkte seinen Blick in die Ledertasche und hatte große Lust, sofort der Flasche Wein hinterherzukriechen und ihr Gesellschaft zu leisten. Stattdessen räusperte er sich noch einmal. »Für Neruda hat sich viel Post angesammelt. Ich verwahre sie für ihn, damit sie nicht verloren geht.« Die Frau kreuzte ihre Arme vor der Brust, schob ihre schnaubende Nase nach vorn und sagte, »Schön. Und warum erzählen Sie mir das alles? Wollen Sie mir Ihr Geschwätz aufdrängen oder was?« Von diesem äußerst vertraulichen Gespräch ermuntert, folgte er Beatrice am Abend desselben Tages zum Strand, an dem die gelbrot untergehende Sonne Barden und Liebeslehrlinge in reines Entzücken versetzen konnte. Allerdings bemerkte er nicht, dass die Mutter des Mädchens ihn vom Balkon ihres Hauses aus beobachtete. Mit dem Herzen in der Kehle sprach er Beatrice auf der Höhe der Felsen an. Zu Beginn redete er überstürzt, aber dann, als sei er eine Marionette und Neruda sein Bauchredner, kamen seine Worte so fließend, dass die von ihnen hervorgerufenen Bilder sich mit solchem Zauber entfalteten, dass ihre Unterhaltung oder besser gesagt sein Vortrag sich hinzog, bis es vollkommen dunkle Nacht war. Als Beatrice von den Felsen auf direktem Weg zur Strandbar zurückging und dort im Vorbeigehen schlafwandlerisch eine noch halbvolle Flasche Wein vom Tisch zweier Fischer nahm und damit deren helle Verblüffung hervorrief, da sie, dem Bolero La Vela von Roberto Lecaros vor sich hinlallend, dem Wein eigentlich noch weiter hatten zusprechen wollen und mit dem so entwendeten Gesöff zum Tresen ging, sagte sich ihre Mutter, dass es wohl besser sei zu schließen. Sie verzichtete auf das Geld ihrer beiden enttäuschten Gäste, drängte sie zur Tür und schob hinter ihnen den Riegel vor. Sie fand die Tochter in deren Zimmer, in das der Herbstwind wehte, die Augen dem schrägen Licht des vollen Mondes zugewandt. Beatrice saß auf der Matratze, ein undeutlicher Schatten mit wild bewegtem Atem. »Was machst du denn?« fragte die Mutter. »Ich denke nach.« Mit einem Handgriff betätigte die Mutter den Schalter und das Licht überflutete ein zurückweichendes Gesicht. »Wenn du nachdenkst, möchte ich schon sehen, was für eine Visage du dabei machst.« Beatrice hielt sich die Hände vor die Augen. »Und mitten im Herbst mit sperrangelweit offenem Fenster.« »Mama, das ist mein Zimmer. Aber die Arzneirechnung zahle immer noch ich, also mein Kind. Heraus mit der Sprache. Wer ist er?« »Er heißt Mario. Und was macht er?« »Er ist Briefträger.« »Briefträger?« »Ja. Hast du nicht seine große Posttasche gesehen?« »Und ob ich die Posttasche gesehen habe? Ich habe auch gesehen, wofür er sie benutzt, um eine Flasche Wein hineinzustecken.« »Ja, weil er mit dem Austragen schon fertig war.« »Und wem trägt er Briefe aus?« »Don Pablo.« »Neruda?« »Ja, sie sind Freunde.« »Hat er dir das gesagt?« »Ich habe sie zusammen gesehen. Sie waren in der Bar und haben sich unterhalten.« »Worüber unterhalten?« »Über Politik.« »Aha, Kommunist ist er auch.« »Mama, Neruda ist bald der neue Präsident von Chile.« »Mein liebes Kind, wenn du Gedichte mit Politik verwechselst, dann bist du ihm nur alleinstehende Mutter. Was hat er dir gesagt?« Beatrice lag das Wort auf der Zunge, aber sie bereitete es noch einige Sekunden lang mit ihrem erhitzten Speichel zu. »Metaphern.« Ihre Mutter klammerte sich an die Bronzestange des rustikalen Bettes und drückte sie so fest, bis sie sicher war, die Stange mit ihren Händen zum Schmelzen bringen zu können. »Was ist mit dir los, Mama? An was denkst du?« Die Frau trat an die Seite ihrer Tochter, ließ sich auf das Bett fallen und hauchte mit schwacher Stimme: »Noch nie habe ich von dir ein so kompliziertes Wort gehört. Was für Metaphern hat er dir denn gesagt?« »Er hat gesagt, er sagte, mein Lächeln entfalte sich wie ein Schmetterling auf meinem Gesicht.« »Und was noch?« »Naja, als er das sagte, musste ich lachen.« »Und dann?« »Dann sagte er etwas über mein Lachen. Er sagte, mein Lachen sei eine Rose, eine splitternde Lanze, ein sprudelnder Quell. Er sagte, mein Lachen sei wie eine plötzliche Welle aus Silber.« Die Frau befeuchtete sich mit zitternder Zunge die Lippen. »Und was hast du dann gemacht?« »Ich habe geschwiegen.« »Und er? Was er mir noch gesagt hat?« »Nein, mein Kind, was er dir noch getan hat. Denn außer seinem Mund wird dein Briefträger auch noch Hände gehabt haben.« »Er hat mich kein einziges Mal angefasst. Er sagte, er sei glücklich, an der Seite eines jungen Mädchens zu liegen, das so rein wie der Strand eines weißen Ozeans sei.« »Und du?« Ich blieb still und dachte nach. »Und er?« »Er sagte, dass ihm mein Schweigen gefalle, weil ich dann so abwesend sei.« »Und du?« »Ich habe ihn angesehen.« »Und er?« »Er hat mich auch angesehen. Und als er aufhörte, mir in die Augen zu sehen, sah er lange auf mein Haar, ganz nachdenklich, ohne ein Wort zu sagen. Und dann sagte er, mir fehlt die Zeit, dein Haar zu lobpreisen. Jedes Einzelne müsste ich zählen und verherrlichen.« Die Mutter sprang auf und kreuzte die Arme vor der Brust. Ihre Handflächen hielt sie dabei waagerecht wie die Schneiden einer Guillotine. »Kein Wort mehr, Kindchen! Das ist ein ganz gefährlicher. Jedermann, der mit Worten anklopft, geht hinterher mit seinen Händen. Weiter!« »Was kann an Worten schon Schlechtes sein?« sagte Beatrice und umarmte ihr Kopfkissen. »Es gibt kein schlimmeres Gift als das Blabla. Serviererinnen vom Lande fühlen sich danach wie venezianische Prinzessinnen. Und später, wenn der Augenblick der Wahrheit kommt, die Rückkehr zur Wirklichkeit, dann stellst du fest, dass Worte nichts sind als ein Haufen ungedeckter Schecks. Mir ist tausendmal lieber, ein Besoffener greift dir an der Bar an den Hintern, als dass man dir sagt, dein Lächeln flöge höher als ein Schmetterling. Entfaltet sich wie ein Schmetterling, fauchte Beatrice. Fliegen oder sich entfalten, das bleibt sich gleich. Und weißt du warum? Weil das alles leere Worte sind. Sie sind wie ein Feuerwerk, das in der Luft zerplatzt. Die Worte, die Mario zu mir gesagt hat, sind nicht in der Luft zerplatzt. Ich weiß sie auswendig und denke bei der Arbeit gerne darüber nach. Das habe ich schon gemerkt. Morgen packst du deinen Koffer und fährst du ein paar Tage zu deiner Tante nach Santiago. Ich will aber nicht. Was du willst, interessiert mich nicht. Dafür ist das hier zu ernst. Was ist ernst daran, dass mich ein Junge anspricht? Das passiert doch jedem Mädchen. Die Mutter machte einen Knoten in ihren Schal. Zuerst einmal merkt man schon 100 Meter gegen den Wind, dass alles, was er dir sagt, von Neruda ist. Beatrice drehte ihren Kopf zur Seite und starrte auf die Wand, als wäre sie der Horizont. »Nein, Mama, er hat mich angesehen und die Worte schwebten wie Vögel aus seinem Mund.« »Wie Vögel aus seinem Mund. Noch diese Nacht packst du deinen Koffer und fährst nach Santiago.« »Weißt du, wie man das nennt, wenn einer Worte eines anderen als seine eigenen ausgibt?« »Plagiat! Und dein Mario kann dafür ins Gefängnis wandern, dass er dir Metaphern sagt. Ich selbst werde den Dichter anrufen und ihm sagen, dass der Briefträger ihm seine Verse stiehlt.« »Ach, was fällt dir nur ein, Mutter, als ob Don Pablo Zeit hätte, sich darum zu kümmern. Er ist Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen und bekommt vielleicht den Nobelpreis, und du willst ihn wegen ein paar Metaphern belästigen.« Ihre Mutter rieb sich wie ein Boxprofi im Ring mit dem Daumen an der Nase. »Ein paar Metaphern! Weißt du überhaupt, wie du aussiehst?« Sie griff das Mädchen am Ohr und zog es hoch, bis ihre Nasen auf gleicher Höhe waren. »Mama! Du bist nass wie eine Wasserpflanze, mein Kind. Du hast eine Temperatur, für die es nur 2 Heilmittel gibt. Ficken oder verreisen!« Sie ließ vom Ohrläppchen ihrer Tochter ab, zog den Koffer unter dem Bett hervor und warf ihn auf die Matratze. »Los, packen! Ich denke nicht daran, ich bleibe hier, mein liebes Kind. Die Wasser der Flüsse ziehen Steine über ihren Grund und Worte Schwangerschaft nach sich. Den Koffer!« »Ich passe schon auf mich auf. Wie willst du auf dich aufpassen? So wie du aussiehst, kann man dich schon mit dem kleinen Finger umstoßen. Und vergiss nicht, dass ich Neruda schon gelesen habe, bevor du überhaupt von ihm gehört hast. Als wüsste ich ja nicht, dass die Männer eine poetische Leber bekommen, wenn sie heiß sind.« »Neruda ist ein sehr ernsthafter Mensch. Er wird unser neuer Präsident. Wenn es darum geht, mit einem jungen Ding ins Bett zu gehen, sind sie alle gleich. Ob Präsident oder Priester oder kommunistischer Dichter. Weißt du, wer geschrieben hat, ich liebe der Seeleute Liebe, die küssen und weitergehen? Sie lassen zurück ein Versprechen, sie kehren nie wieder zurück?« »Neruda.« »Genau, Neruda. Aber du willst daraus nicht lernen, was?« »Ich würde um einen Kuss nicht so ein Getue machen.« »Um den Kuss nicht. Aber der Kuss ist der Funke, der den Brand verursacht. Und hier noch ein Vers von Neruda. Ich liebe die Liebe, die sich in Küsse austeilt, Bett und Brot. Im Klartext, mein Kindchen, heißt das, die Sache geht bis zum Frühstück im Bett. Mama!« »Und dann wird dir dein Briefträger das unsterbliche Neruda-Gedicht aufsagen, das ich mir schon ins Poesiealbum geschrieben habe, als ich so alt war wie Sie, mein Fräulein. Ich will's nicht, Geliebte, auf das nichts uns binde, das nichts uns vereine.« »Das verstehe ich nicht.« Die Mutter formte mit ihren Händen einen imaginären Ballon, der über ihrem Bauchnabel anzuschwellen begann, vor dem Bauch seinen vollen Umfang erreichte und sich bis zum Ansatz der Schenkel hinuntersenkte. Die fließende Bewegung ihrer Hände begleitete sie mit der synkopischen Wiederholung jeder einzelnen Silbe des Gedichts. »Ich will's nicht, Geliebte, auf das nichts uns binde, das nichts uns vereine!« Verblüfft riss das Mädchen seinen Blick von der kreisenden Fahrt der Hände los und einer Eingebung folgend, die ihr der Witwenring am Finger ihrer Mutter gegeben hatte, fragte sie mit der Stimme eines Vögelchens: »Der Ring?« Nach dem Tode ihres rechtmäßig angetrauten Mannes, des Vaters von Beatrice, hatte die Frau geschworen, nicht mehr zu weinen, bevor nicht ein weiterer ebenso geliebter Toter in der Familie zu beklagen sei. Doch plötzlich zeigte sich eine einzelne Träne in ihren Augenwinkeln. »Ja, ja, mein Kindchen. Der Ring. Und jetzt pack nur schnell dein Köfferchen!« Das Mädchen biss in ihr Kopfkissen, zeigte, dass ihre Zähne nicht nur verführen konnten, sondern ebenso in der Lage waren, Stoff wie Fleisch zu zerfetzen, und schrie, wie toll, das ist doch lächerlich! Nur weil ein Mann mir gesagt hat, mein Lächeln schwebe wie ein Schmetterling über meinem Gesicht, soll ich nach Santiago fahren. Jetzt hör mir mal gut zu, schrie die Mutter ebenfalls außer sich. Heute noch ist dein Lächeln ein Schmetterling, aber schon morgen werden deine Titten zwei gurrende Täubchen sein, die gehätschelt werden wollen, und deine Warzen werden zu zwei saftigen Himbeeren, deine Zunge wird zum schlüpfrigen Teppich der Götter, dein Arsch zum geblähten Segel einer Bark, und was dir jetzt noch zwischen den Beinen pocht, wird dann zum pechschwarzen Glutofen, in dem die eiserne Stange unserer Rasse geschmiedet werden soll. Gute Nacht! Eine Woche lang sammelten sich die ungesagten Metaphern in Marios Kehle, dass er beinahe daran erstickte. Beatrice wurde entweder in ihrem Zimmer gefangen gehalten, ging einkaufen oder am Strand spazieren, wobei die in ihren Unterarm gekrallten Fänge ihrer Mutter sie jedoch keinen Augenblick losließen. Er folgte den beiden Frauen in sicherer Entfernung zwischen den Dünen, hatte aber das Gefühl, die Signora spüre seine Anwesenheit wie einen Felsblock in ihrem Nacken. So wie das Mädchen den Kopf wandte, zog ihn die Frau mit einem kräftigen Griff an den Ohren, der zwar beschützend, aber deshalb nicht weniger schmerzhaft war, wieder nach vorn. Nachmittags lauschte Mario vor der Strandbar untröstlich den Klängen von La Vela und hoffte, dass eine Wolke ihm Beatrice in ihrem Minirock heraustrage, den er, so malte er sich aus, mit seiner Zungenspitze in unsagbare Höhen heben wollte. In mystischer Schwärmerei beschloss er, seine treue und stetig sich steigernde Erektion, die er tagsüber hinter den drei Bänden des Dichters verbarg und die ihn des Nachts bis an die Grenzen der Folter trieb, durch keine manuellen Kunstgriffe zu bändigen. In verzeihlicher Romantik stellte er sich vor, jede geprägte Metapher, jeder Seufzer, jede Vorstellung von ihrer Zunge an seinen Ohrläppchen oder zwischen seinen Beinen sei eine kosmische Kraft, die seinen Samen nähre. Mit Hektolitern dieser geläuterten Substanz würde er alsbald Beatrice Gonzales vor Glück in den Himmel auffahren lassen. Wenn Gott sich nur endlich entschließen könnte, seine Existenz zu beweisen, indem er ihm die Braut via Herzinfarkt der Mutter oder via Entführung bei Straffreiheit wegen Mundraubs in die Arme gab. Am Sonntag dieser Woche kam der rote Lastwagen zurück, der Neruda zwei Monate zuvor entführt hatte, und brachte den Dichter in sein Heim nach Isla Negra zurück. Nur, dass das Gefährt diesmal mit Plakaten vollgeklebt war, auf denen ein Mann mit edler Brust und dem Gesicht eines strengen, aber gütigen Vaters zu sehen war. Unter jedem Bild stand sein Name, Salvador Allende. Die Fischer liefen dem Lastwagen hinterher, und auch Mario erprobte mit ihnen seine knapp bemessenen athletischen Fähigkeiten. Vor seiner Haustür angekommen, improvisierte Neruda mit über die Schulter geworfenem Poncho und der klassischen Jockeymütze auf dem Kopf eine kurze Rede, die Mario endlos vorkam. »Meine Kandidatur verbreitete sich wie ein Lauffeuer«, sagte der Dichter und atmete das Aroma des Meeres ein, das auch sein Zuhause war. »Überall musste ich sprechen«, und ich war gerührt über die Männer und Frauen in den Dörfern, die mich zu Hunderten umdrängten, mich küssten und weinten. Ich sprach zu allen oder las ihnen aus meinen Gedichten vor. In strömendem Regen manchmal, auf aufgeweichten Straßen oder lehmigen Wegen oder unter dem Wind des Südens, der die Menschen vor Kälte erschauern lässt. Ich war begeistert. Immer mehr Menschen versammelten sich um mich, immer mehr Frauen kamen. Die Fischer lachten. Fasziniert und voller Schrecken dachte ich daran, was ich tun würde, wenn man mich zum Präsidenten wählte. Aber dann kam die erlösende Nachricht. Der Dichter streckte den Arm aus und wies auf die Plakate am Lastwagen. Allende war zum alleinigen Kandidaten aller Kräfte der Unidad Popular gewählt worden. Nachdem meine Partei zugestimmt hatte, gab ich vor einer großen, ausgelassenen Menge meinen Rücktritt bekannt und Allende stellte sich als neuer Kandidat vor. Der Beifall seiner Zuhörer war größer als die Zahl, in der die Fischer sich eingefunden hatten, und als Neruda freudig vom Trittbrett sprang, froh, baldmöglichst wieder an seinem Schreibtisch sitzen zu können, bei seinen Muscheln, seinen unterbrochenen Gedichten und den Galionsfiguren, stellte sich ihm Mario mit zwei Worten in den Weg, die wie ein Flehen klangen. »Don Pablo«. Der Dichter ging an Mario mit einer eleganten Bewegung vorbei, die eines Toreros würdig gewesen wäre. »Morgen«, sagte er, »morgen.« In dieser Nacht bekämpfte der Briefträger seine Schlaflosigkeit damit, dass er die Sternlein am Himmel zählte, sich die Fingernägel abbiss, einen herben Rotwein hinuntergoss und sich die Wangen rieb. Als der Telegraphist am nächsten Tag den Sterbenselenden vor sich stehen sah, übermannte ihn Mitleid. Und er vertraute Mario, während er ihm die Post des Poeten aushändigte, den einzig wahrhaftigen Trost, an den zu ersinnen er in der Lage war. »Heute ist Beatrice noch eine Schönheit, aber in 50 Jahren wird sie alt sein. Tröste dich mit diesem Gedanken.« Dabei schob er ihm den Postbacken hin. Wie der Junge das Gummiband abriss, das die Briefe zusammengehalten hatte, wurde seine Aufmerksamkeit von einem Brief so stark beansprucht, dass er die anderen wieder liegen ließ.